Er wurde Herausgeber einer Zeitung, der Pennsylvania Gazette, in der er unter Pseudonym selbst Essays schrieb. Unter anderem entwickelte er die Kunstfigur Poor Richard, die er mit den Grundcharakteristika eines fleißigen, braven Arbeiters ausstattete und der er Ratschläge zum Umgang mit Geld in Form von lustigen Sprüchen in den Mund legte. In seinem Buch The Way to Wealth, Der Weg zum Wohlstand, von 1739 waren einige dieser Sprüche über die Tugenden des Fleißes und der Sparsamkeit versammelt. Idioten geben Feste, weise Männer essen dort. Pass bei den kleinen Ausgaben auf. Ein winziges Leck kann ein großes Schiff versenken. Kümmere dich um dein Geschäft und dein Geschäft kümmert sich um dich. Sie werden noch heute in den USA zitiert, wenn es um individuellen Arbeitsethos geht und darum, dass jeder Mensch zuallererst für sich selbst sorgen sollte, anstatt die Hilfe von anderen anzunehmen. Max Weber hat die darin verkörperten Ansichten eine Philosophie des Geizes genannt, weil ihnen zufolge nur derjenige als ehrwürdig gilt, der wie ein Wachhund vor dem eigenen Geld steht und keinerlei Großzügigkeit kennt. Dabei blendet er allerdings aus, dass es Franklin nicht so sehr darum ging, von seinem Geld nichts abzugeben. Manche halten ihn sogar für so etwas wie den Begründer der amerikanischen Wohltätigkeitskultur, bei der die Reichen Verantwortung für das Gemeinwohl übernehmen.